Eine Eröffnungsfeier für die 12. internationale Herbstmesse Pyongyang fand am 5. September in der Ausstellung über die drei Revolutionen statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und der Wirtschafts- und Handelsbereiche, die Delegationen verschiedener Länder und Regionen, die ausländischen Diplomaten und Botschaftsangehörigen in der DVJK. Auf der Veranstaltung hoben die Redner hervor, dass die Messe zu einem guten Anlass für die Förderung der zwischenstaatlichen Freundschaft und für die umfangreiche Entfaltung der vielseitigen wirtschaftlichen Handelsgeschäfte, der Investition und des wissenschaftlichen und technischen Austausches wird. Die Messe läuft bis zum 8. September.